stellt das Leben jeden Tag. Wie viel wir wagen, hängt von kleinen Dingen ab. Ein Herz muss spüren, es ist jemand für dich da. Wer es ehrlich meint, dann wird es wunderbar. Für uns ist sonnenklar, die Träume werden wahr, solange wir sie nun gemeinsam träumen, Tag für Tag und Jahr für Jahr. Ehrliche Gefühle finden ihre Ziele. Dass wir beide uns niemals belügen, ist sonnenklar. Die Versuchung klopft bei jedem an die Tür, doch mancher Luftsprung wird den Himmel nie berühren. Unsere Liebe scheint dagegen ganz immun, weil wir ehrlich sind bei allem, was wir tun. Für uns ist sonnenklar, die Träume werden wahr. Uns bald darauf schon lang. Für uns ist sonnenklar, die Träume werden wahr.